Scheiße, ich soll so viel, bevor sein Mann waren wollte. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Der Mann wurde doch hatte mit einem Bier in der Hand täglich eine Schlagseite. Ja, auf meine Worte, ich hoffe, dass ich mit ihm leite. Vielleicht nicht zu mich, es ist wie es ist. Du bist wie du bist, hör einfach in die Strich, wenn die Scheiße nicht kann, man wieder Christ ist. Leider ist nicht jeder Tag des Christkinds Weihnachten. Die Menschen über Ausländer lachten, weil sie genau an diesem Punkt in jeden Tag machten. Philosophen, die ich darüber nachdachten, die doch die Welt nicht voller Hass bekannten. Glaub mir, der Fass in sich fressen, weil die Schärfe in ihre eigene Lachten. Meine Schärfe sich gegen Lachten, es gab die Zeit der Tanten, meine Lachten. Baba Noel, Vater des Neuen, Rat weiß nicht bereuen, es einfach nicht scheuen, sich über die eigene Kultur zu freuen. Es gibt im Land so viel, sie hier zu leugnen. Jedoch die Bande am Rande der Gesellschaft bleibt Partner, weil manchmal das Christen zum Tatzeit wieder Feier sich an der Mutter auf Unbekanntheit. Ja, auch wenn er den Gegenwart diese Zeilen schreibt. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Der Mann wurde doch hatte mit einem Bier in der Hand täglich eine Schlagseite. Hör auf meine Worte, ich hoffe, dass ich mit ihm leite. Vielleicht nicht zu mich, das ist wie es ist. Du bist wie du bist, hör einfach in die Strich, wenn die Scheiße nicht schon mal wieder Christ ist. Leider ist nicht jeder Tag des Christkinds Weihnachten. Die Menschen über Ausländer lachten, weil sie genau an diesem Thema in jeden Tag machten. Philosophen, die ich darüber nachdachten, die doch die Welt nicht voller Hass betrachten. Glaub mir, der Platz in sich fressen bleibt, stecken in ihren eigenen Lachen. Meine Stärke sieht wie im Lachen, es gab die Zeit der Zeit in meinem Lachen. Baba Noel, Vater des Neuen, Rat weiß nicht bereuen, es einfach nicht scheuen, sich über die eigene Kultur zu freuen. Es gibt im Land so viele, die diese leugnen.